Wo reiche, ortsfeste Ressourcen im Überfluss bereitstanden, vor allem in Küstengebieten mit Lagunen, leben die Menschen zuweilen dauerhaft in Siedlungen. Man spricht in solchen Fällen gerne von komplexen Jägern und Sammlern. Es gibt erste Anzeichen auf neu entstehende soziale Hierarchien, die an die Stelle der alten, auf Gleichheit setzenden Beziehungen traten. Kontrolle über Ressourcen und Vorräte gewährte Macht. Zugleich zeigen sich ausgeprägtere Formen der Territorialität. Die ersten Friedhöfe Europas entstehen. Sie schaffen Identifikation mit einem Ort und legitimieren die neuen Besitzansprüche. Hier ruhen unsere Toten. Das ist unser Land. Heimat im Sinne von Geografie ist menschheitsgeschichtlich betrachtet ein spätes Phänomen. Die aus der neuen Besitzlogik resultierenden gesellschaftlichen Konsequenzen schlagen auch auf die Geschlechterbeziehungen durch, betonen Gorzinski, Windhäuser und Jörris. Wo Besitz verteidigt werden muss, sind starke Männerallianzen gefragt. Da sind jene Gruppen im Vorteil, welche die Söhne vor Ort behalten. Die sind stark und loyal. Dann müssen aber die Frauen von woanders herkommen. Tatsächlich lässt sich das mancherorts bereits zu mesolithischen Zeiten nachweisen, etwa auf den reichen Friedhöfen der Inseln Teviec und Oedic in der Bretagne. Die Isotopenuntersuchungen enthüllen, dass sich die Männer in viel stärkerem Maße von marinen Ressourcen ernährten als die Frauen, vor allem als junge Frauen. Das bedeutet, dass die Männer von den Inseln stammen, die Frauen aber aus dem Inland dorthin gekommen waren. In der Tendenz verschlechtert das die Position der Frauen. Verlieren diese durch den Wegzug ihre vertrauten Verwandtschafts- und Freundschaftsnetzwerke und müssen in fremden Gruppen leben.